Abenteuer wild, jedes kleine Abziehbild. Alles, was man sieht, sieht man zum ersten Mal. Keiner kennt noch Zeit und Zahl. Doch allmählich mit den Jahren, da hat man erfahren, alles, was im Leben etwas wiegt. Und zuerst erlebt man das, was man nie bekommen kann. Und zuletzt erlebt man, was man kriegt. Ein Leben lang auf der ausgetretenen Bahn täglich ich gleicher Tod und Tag. Ein Leben lang alles fertig, alles klar, was noch sein wird, alles wahr. Kind. Später sieht man keinen mehr. Da geht nur noch ein Weg und den geht man fort, so auf nimmer Wiederkehr. Eine Lehre, ein Move, langsam wächst der Pferdehuf und klebt also fest an einer Stadt. Eine Sehnsucht, ein Beschluss, eine, die man nehmen muss und die man bis an das Sterben hat. Oh, ein Leben lang auf der ausgetretenen Bahn denke ich gleicher Tod und Tag. Oh, ein Leben lang von der ganzen weiten Welt blieb mir ein schmales Feld, das ich mühsam grab. Und die Sorge um das Geld, und ich horte, was ich hab. Lang, dass ich was gab, alles ist bestellt, und gebrochen ist der Stab. Oh, oh, oh, oh.